Vielen Dank, liebe Herren. Sehr verehrte Frauen und Männer, ich möchte Sie über ein Staatsgeheimnis informieren, das bis zum Untergang der DDR offiziellen Bestand hatte und dessen Inhalte im Wesentlichen Antisemitismus, Neonazismus und Rassismus waren. Diese Themen wurden seit dem Untergang der DDR bis heute verleugnet und verdrängt. Und ich habe es als meine Aufgabe angesehen, mich dem entgegenzustellen, mit dem, was ich an Forschungsergebnissen aus den Archiven der ehemaligen DDR einsehen konnte. Erst seitdem sich seit einem Jahr in Dresden und mittlerweile auch in einigen anderen Städten im Osten eine rechte Massenbewegung gegen Muslime auf Straßen und Plätzen öffentlich zeigt, wird danach gefragt, woher diese Bewegung kommt. Seit über 20 Jahren forsche ich als Historiker zum Verlauf, zu den Ursachen und den Folgen des Neonazismus in der DDR und mittlerweile werden die Ergebnisse auch von den Massenmedien wahrgenommen. Zum größten Teil stammen die Fakten aus über 2000 unveröffentlichten und streng geheim gehaltenen Materialien, die in den Archiven des Ministeriums für Staatssicherheit und im Bundesarchiv aufbewahrt werden. Dort sind es die Unterlagen der SED und der FDJ unter anderem. Danach gab es in der DDR insgesamt über 8600 neonazistische und rassistische und antisemitische Propaganda und Gewalttaten, die belegt sind. Etwa 7000 neonazistische Angriffe bilden numerisch das Hauptgewicht in diesem Spektrum des Grauens, während der Anteil der rassistischen Angriffe bei etwa 725 Vorfällen liegt. Hierbei sind die Angriffe auf Afrikaner und Muslime von Bedeutung. Sie stellen das Gros der Opfer dar. Der Anteil antisemitischer Angriffe liegt bei etwa 900 und davon sind etwa 145 Schändungen jüdischer Friedhöfe und Gräber zu konstatieren. Mindestens 10 Personen sind bei diesen politisch motivierten Ereignissen getötet worden und die Zahl der Verletzten geht in die Tausende. Diese Straftaten haben in etwa 400 Städten und Gemeinden stattgefunden. Ab den 1960er Jahren haben in über 110 Städten und Gemeinden etwa 200 Pogrome bzw. pogromartige Angriffe von Neonazis stattgefunden. Ab den 1970er Jahren gab es über 30 rassistische Angriffe auf Wohnheime von ausländischen Arbeitern, wobei der Anfang ein Wohnheim in Erfurt 1975 war. Und diese Reihe endete in der DDR im August 1990, als in Trebin, im damaligen Bezirk Potsdam, ein Wohnheim für Mosambikaner und etwa 30 Neonazis angegriffen wurde. Insgesamt hat die Geheimpolizei der DDR zusammen in der Zusammenarbeit mit der deutschen Volkspolizei etwa 100 lose bzw. geschlossene neonazistische Gruppen zersetzt und aufgelöst. So gab es 1960 in mehreren Bezirken neonazistische Gruppen, die sich unter anderem, Zitat, Kampfbund nationalsozialistischer Erneuerer des Großdeutschen Reichs oder faschistische Lehrlingspartei nannten. Vom Juni 1962 bis zum März 1963 wurden 8 Untergrundgruppen aufgedeckt, von denen 4 neonazistisch waren und jeweils 5 bis 6 Mitglieder hatten. Etwa die Hälfte aller im Jahr 1965 festgestellten Straftaten mit sogenannter schriftlicher Hetze waren neonazistische Symbole und Losungen. Die Führung der SED wusste anhand der für die Öffentlichkeit ansonsten geheim gehaltenen Ergebnisse demografischer Umfragen des Zentralinstituts für Jugendforschung in Leipzig, dass sich nennenswerte Teile der Bevölkerung von den legitimatorisch wichtigen Inhalten der offiziellen Geschichtsschreibung und der herrschenden Politik distanziert hatten und dass nationalistische oder neonazistische Einstellungen nicht mehr zu übersehen waren. Obwohl die Repräsentativität dieser Untersuchung aus dem Jahre 1988, es waren über 1900 Befragte, durch einen zu hohen Anteil von SED-Mitgliedern bei den Studenten, den Arbeitern und Angestellten nicht gewährleistet war, waren die Ergebnisse, Zitat, eher positiv verzerrt. Zitat Ende. 11% der Befragten stimmten der Behauptung zu, die Deutschen waren schon immer die Größten in der Geschichte. In den Ergebnissen Ergebnissen der Befragungen tragen deutschstümmelnde bzw. nationalistische Überheblichkeiten immer wieder deutlich hervor und bei einem nicht unerheblichen Teil der Befragten waren, Zitat, größere Erkenntnisdefizite in Bezug auf Wesen und Funktion des Faschismus und der Rolle Hitlers zu konstatieren, Zitat Ende. 64% der Befragten gaben an, stolz auf ihr sogenanntes Deutschtum zu sein, 67% hielten die Deutsche für besser als Polen und 40% der Befragten waren der Ansicht, es wäre am besten, Zitat, wenn alle Ausländer das Land verlassen würden. Das Institut, also das Zentralinstitut für Jugendforschung, stellte fest, dass bei etwa 10-15% der Bevölkerung, Zitat, festgefügte rechtsradikale Denkmuster, Zitat Ende, und bis zu 5 vorhanden waren und bis zu 50% der Jugendlichen wiesen rechtsradikale Gefühlsstrukturen auf. Die Adressaten dieser geheimen Studie mit ihren brisanten Ergebnissen waren im Politbüro der SED zu finden, denn solche Studien wurden ausschließlich diesem höchsten politischen Gremium bekannt gemacht. Dort war man jedoch nicht in der Lage, diese politischen Realitäten, gerade auch was den Prozess der Faschisierung junger Proletarier in der DDR anging, in irgendeiner Weise sinnvoll entgegenzutreten. Um Ihnen einen Einblick zu verschaffen in das, was an Neonazismus sich konkret in der Gesellschaft der DDR zugetragen hat, stelle ich Ihnen ein paar prägnante Beispiele vor. In Erfurt kam es in der Zeit vom 10. bis 15. August 1975 zu rassistischen Vorkommnissen und Ausschreitungen, an denen Deutsche, Ungarn und Algerier beteiligt waren. Nach einer Beurteilung des Ministeriums für Staatssicherheit hatten sich bei einem Fest und in der Innenstadt Spannungen entladen, die bereits seit Ankunft der Algerier entstanden waren. Es hatte Vorfälle in einer Diskothek gegeben, als Algerier von Deutschen und Ungarn dazu gezwungen wurden, bestimmte Plätze zu räumen. Des Weiteren wurden insgesamt in Erfurt und speziell bei der Deutschen Reichsbahn und beim volkseigenen Bau- und Reparaturkombinat Gerüchte verbreitet, die zum Inhalt hatten, die Algerier wären, Zitat, nicht sauber, nicht arbeitsam und dem Alkohol und lockeren Frauen zugetan. Ebenfalls wurde beim Personal der Erfurter Verkehrsbetriebe und beim volkseigenen Betrieb Optima rassistische Hetze betrieben. In Algerien würden deutsche Frauen und Mädchen vergewaltigen, sie würden Ungarn und Deutsche töten, einschließlich Volkspolizisten, wobei angeblich durch die Algerier zwischen 2 und 10 Deutsche ermordet worden wären. Zu Beginn der gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen Deutschen und Algeriern am 10. August wurde gerufen, schlag die Algerier tot. Etwa 20 Personen waren an den Auseinandersetzungen beteiligt und etwa 150 Schaulustige bildeten ein Publikum für das makabre Geschehen. Danach wurden etwa 25 Algerier von etwa 300 Deutschen bis in die Nähe des Hauptbahnhofs getrieben, wo mit Latten und Stangen auf sie eingeschlagen wurde. Am 12. August, 2 Tage später, wurden etwa 12 Algerier von etwa 50 bis 60 Deutschen verfolgt und angegriffen. Die Opfer flüchteten in das Gebäude der Hauptpost und davor wuchs der rassistische Mob auf etwa 150 Personen an. Und es wurde gerufen, gebt die Algerier raus, schlagt sie tot, hängt sie auf, schlagt die Bullen tot. Fensterscheiben der Betriebswache der Hauptpost wurden mit Steinen eingeschmissen. 19 Personen wurden von der Volkspolizei zugeführt, das ist der Begriff in der DDR für vorläufige Festnahme. Am 13. August, einen Tag später, wurde ein rassistischer Mob mit etwa 20 Personen in der Nähe des Wohnheims der Algerier von Sicherheitskräften, Zitat, aufgelöst. Bis zum 14. August 1975 wurden 27 Ermittlungsverfahren und 9 Ordnungsstrafverfahren eingeleitet und insgesamt gab es 57 Zuführungen. Aus diesen wurden dann 5 Vorbestrafte als Rädelsführer bestimmt. Das war also dieses Konstrukt des Rädelsführers findet sich also auch in anderen Justizzusammenhängen, aber in diesem Fall war es wie ein Filter sozusagen, weil die DDR-Justiz ähnlich wie andere Justiz Gesellschaften sozusagen haben Mühe, wenn also Straftaten von mehreren Personen gleichzeitig ausgeübt werden. Dann wird die Sache sozusagen eingedampft auf Rädelsführer und in dem Fall auch, das wusste die Volkspolizei aus den vorläufigen Festnahmen, mehr Vorbestrafte und mehr nicht. Und in der Regel kann man davon ausgehen, dass eben Vorbestrafte zu Rädelsführern gemacht wurden. Wegen der anhaltenden rassistischen Angriffe auf algerische Arbeiter sah sich die algerische Regierung Ende der 70er Jahre veranlasst, sukzessive ihre Landsleute wieder aus der DDR zurückzuholen. An ihrer Stelle traten Arbeiter aus Mosambik, Kuba und Vietnam, die von rassistischen Mobs mit der gleichen Militanz empfangen wurden, mit der die Algerier vertrieben worden sind. Es muss bei den Rassisten eine große Genugtuung und Freude ausgelöst haben, dass sie es geschafft hatten, die Algerier aus dem Land zu vertreiben, durch die Tatsache, dass die SED nun Arbeiter aus Afrika, Kuba oder Asien ins Land holte, brachte die soziale Atmosphäre gegen Ausländer zum Krachen. Im Januar 1976 wurde in der Gemeinde Sperrgau im Bezirk Halle, im Kreis Merseburg im Bezirk Halle, wurde von einer 16-jährigen Oberschülerin eine Unterschriftensammlung organisiert mit dem Ziel, die in Sperrgau wohnenden Algerier aus der DDR auszuweisen. Die Leitung der Schule dieser Aktivistin entdeckte die Liste mit 117 Unterschriften und unter anderem hatten dort Lehrer und Mitglieder des Gemeinderats unterschrieben. Übergab sie an die Kreisleitung und übergab sie an die Kreisleitung der SED. Dort wurde beschlossen, diese Resolution als Eingabe für den Gemeinderat zu behandeln. Die Schülerin hatte erklärt, dass die von Algeriern verursachten Vorkommnisse eine Gefährdung eines Festes darstellte, da sich die deutschen Mädchen und Frauen abends nicht mehr auf die Straße brauchten. In Sperrgau sei es von Dezember bis Januar, also in 2 Monaten, zu sogenannten 16 Vorkommnissen mit Algeriern gekommen, bei denen angeblich Einrichtungen im Wohnheim beschädigt oder zerstört worden wären und es soll Diebstähle gegeben haben, die natürlich den Algeriern angelastet wurden. Im Zusammenhang mit den Löhnen hatte ein Streik stattgefunden und zusätzlich hätte es am Arbeitsplatz beim volkseigenen Betrieb Kombinat Leuna Fehlverhalten der Algerier gegeben. Von 1974 bis 1978 waren etwa 5000 algerische Arbeiter in die DDR eingereist, von denen etwa 1100 nach Algerien gewaltsam zurückgeführt wurden. Davon waren 770 Rückführungen aus disziplinarischen und 331 aus persönlichen und sonstigen Gründen. Die Rückführungen aus disziplinarischen Gründen sind in der Regel diejenigen gewesen, die sich gegen das harte Regime der Geheimpolizei, der Volkspolizei und den politischen Maßnahmen der SED gewehrt haben, die Streiks durchgeführt haben, und zwar republikweit, wo die Algerier gearbeitet haben, sind sie nach und nach in Streik getreten und haben es geschafft, bessere Löhne zu bekommen. Sie können sich vorstellen, wie es bei den Arbeitern in der DDR ausgesehen hat, als die davon gehört hatten. Also das wurden dann Gewerkschaftsbücher zurückgegeben und es wurde gefragt, also wieso das möglich wäre, dass dass durch Streiks, dass man bessere Lohnbedingungen haben könnte. Das war natürlich nicht vorgesehen. Der Streik an sich war nicht verboten in der DDR, aber eben aus der Konstruktion des Marxismus-Leninismus wurde eben gesagt, dass sozusagen die Arbeiterklasse könnte nicht gegen sich selbst streiken. Das war im Grunde genommen Marx brutal übers Knie gebrochen sozusagen. Und da war eben diese Kampfbereitschaft der algerischen Arbeiter sowohl für die Führung der DDR als auch eben für die Arbeiter an der Basis der Gesellschaft eine Quelle von Frustration und Unlust. Das war nicht dasselbe. In Königsbrück, Bezirk Dresden, wurden am 22. Juli 1972 in einer Gaststätte während und nach einer Tanzveranstaltung 4 bis 7 sowjetische Soldaten bzw. Offiziere in Zivil von etwa 25 bis 30 Deutschen gewalttätig angegriffen und zusammengeschlagen. Die Soldaten flüchteten, wurden aber von Deutschen verfolgt und durch die Stadt getrieben, wobei Schweine gerufen wurden. In der Nähe der Baderbrücke wurde ein sowjetischer Offizier in Zivil grundlos niedergeschlagen, sodass er bewusstlos liegen blieb. Als die flüchtenden Soldaten vor der Kaserne waren, gab ein Soldat einer zufällig anwesenden Streife einen Warnschuss in die Luft ab. anrückende Volkspolizisten konnten 6 Angreifer festnehmen, verbrachten sie zur Kommandantur. Die anderen Deutschen zogen daraufhin vor die Kommandantur und forderten lautstark die Freilassung der Festgenommenen, die dann Stunden später tatsächlich freigelassen wurden. Einsatzgruppen der Bezirksverwaltung, des MFS, der Bezirksbehörde, der Volkspolizei und der Kreisdienststelle des MFS waren vor Ort eingesetzt worden. Gegen 5 Angreifer wurde ein Ermittlungsverfahren gemäß 215, § 215, Rauditum, Strafgesetzbuch eingeleitet und sie wurden inhaftiert. 2 sowjetische Angehörige erlitten Verletzungen im Gesicht und ein sowjetischer Offizier war, wie gesagt, bewusstlos. Einer der Inhaftierten war bereits 1971, also ein Jahr zuvor, in ähnlicher Weise aufgefallen, als er einen sogenannten freiwilligen Helfer der Volkspolizei in Königsbrück in der Öffentlichkeit zusammengeschlagen hatte. Hier taucht jetzt der 215, § 215 Strafgesetzbuch auf, Rauditum. Das ist ein Begriff, ein Paragraf, der in der DDR eingeführt wurde, Anfang der 70er Jahre. Und er kam aus der Sowjetunion. Aus dem Strafgesetzbuch der Sowjetunion kam dieser Begriff. Und er hatte dort schon die Funktion, sozusagen, also das, was sich an Widerstand entwickelt in einer autoritären Gesellschaft, zu stigmatisieren mit einem Begriff, der Englisch klingt. Das muss dann jeder, kann sich dann sofort assoziieren, aha, das muss irgendwas mit Englischen zu tun haben, mit Ausländern auf gut Deutsch. Und so wurde auch dieser Begriff in der DDR zu einem Gruppenparagrafen, könnte man auch sagen, weil politische Widerstandshandlungen unter diesem Begriff subsumiert wurden, genauso wie Schlägereien oder eine Scheibe einwerfen oder was auch immer. Das Problem war dann, dass die Führung der DDR und vor allem der Generalstaatsanwaltschaft, die verantwortlich war für die Statistik dieser Straftaten, natürlich sich selbst sozusagen ins Licht führten, weil sie bei ihren Statistiken ja nicht mehr in der Weise analytisch vorgehen konnten aus der Statistik selbst, sondern sie mussten sich konfrontieren mit diesem Gummiparagrafen des Rauditums. Das spielt dann nachher bei der Frage der Ursachen eine besondere Rolle. In Freiberg im Bezirk Karl-Marx-Stadt gab es am 5. Dezember 1982 bei einer Veranstaltung im Kulturhaus Tivoli in Freiberg zu langanhaltenden gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Deutschen und Mosambikanern. Die Mosambikaner waren seit Anfang Dezember im volkseigenen Leinenbetrieb, Leinenindustrie tätig. An den Auseinandersetzungen waren 80 bis 100 Deutsche und etwa 35 bis 40 Afrikaner beteiligt. Also ich spreche ja von Pogrom und das ist so eine Situation, wo ich meine, dass es deutlich etwas vorgeht. Also in dem Fall, wenn eine Minderheit, wie eben die Afrikaner oder die Algerier, überhaupt diese ausländischen Arbeiter, es gab nur 90.000, das waren ein Teil der ausländischen Bevölkerung der DDR, die bei 1% lag an der gesamten Bevölkerung, war diese 90.000 ungefähr der Anteil von 0,4%. Und die waren eben strukturell und von dieser numerischen Zahl her immer in der Minderheit. Egal wo, in welchem Dorf, in welcher Stadt die Auseinandersetzungen stattgefunden haben, sie waren immer in der Minderheit, weil größere Teil der deutschen Bevölkerung eben sich sofort oder spontan bei diesen Veranstaltungen auf die eigene Seite stellten. Und so kam es eben auch bei diesen Auseinandersetzungen in Freiberg, gab es dann eine Schädelfraktur, ein Deutscher, ein 19-Jähriger erlitt eine Schädelfraktur und musste im Kreiskrankenhaus stationär behandelt werden. Weitere 23 Deutsche und 3 Mosambikaner wurden leicht verletzt und mussten ambulant in der Poliklinik in Freiberg behandelt werden. Als Verantwortliche, das ist eine große Ausnahme hier, beziehungsweise Initiatoren der Auseinandersetzungen wurden 3 deutsche Arbeiter ermittelt und festgenommen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren gemäß 215 Rauditum, habe ich schon gesagt, und § 140 Beleidigung wegen Zugehörigkeit zu einer anderen Nation oder Rasse mit Haft gegen 2 Täter und gegen den 3. Täter wurde eine Reststrafverbüßung aus einer vorausgegangenen Verurteilung angeordnet. Hier wird der § 140 Strafgesetzbuch der DDR angeführt, Beleidigung wegen Zugehörigkeit zu einer anderen Nation oder Rasse. Das wäre eigentlich der Paragraph gewesen, der die Hunderte und, wenn Sie so wollen, Tausende neonazistischen und rassistischen Vorkommnisse treffend bezeichnet hätte. Das war eben aber nicht möglich, weil die Statistik dann klar und deutlich ausgesagt hätte, hier haben wir Rassismus, Nationalismus. Und aus dem Grund unterblieb die effektive Kategorisierung eines rassistischen Vorfalls, blieb eben aus. Ich wollte Ihnen ein besonderes Beispiel vortragen, das am Ende zwei tote ausländische Arbeiter die Folge der Auseinandersetzung waren. Und zwar handelt es sich bei den beiden Toten um Delfin Guerra. Er war geboren am 19. November 1960 und Andres Garcia, er ist zwei Jahre älter gewesen als sein Kamerad. Und beide sind in Merseburg im August 1979 getötet worden. Hören Sie sich bitte an, wie diese Geschichte gelaufen ist. Sie ist noch nicht zu Ende, es ist immer noch der Ausgang, weil es keine Täter gibt, ist die Sache noch nicht zu Ende. Also am 11. August war es im Stadtgebiet von Merseburg nach einer Tanzveranstaltung zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Ungarn und Kubanern gekommen. Sie waren beschäftigt im volkseigenen Betrieb Leunerwerke Walter Rübrich, so ist der Name dieses Kombinats gewesen. Und an den Auseinandersetzungen waren neben den Ungarn und Kubanern auch 15 bis 20 Deutsche beteiligt. Und diese Deutschen haben sich nach den Auseinandersetzungen in die Stadtmitte bewegt. Vor einem Kaufhaus in der Leninstraße bemerkten sie einen Kubaner, den sie sozusagen als Rache grundlos niederschlugen. Von dort aus zogen sie weiter und im Bereich einer Straßenbahnhaltestelle trafen sie zufällig auf zwei weitere Kubaner, die ebenfalls mir nichts, dir nichts niedergeschlagen wurden. Diese Tätigkeiten wurden von einer abseits stehenden Gruppe Kubaner beobachtet, ihren Landsleuten zur Hilfe kamen. Dadurch fanden in diesem Bereich gewalttätige Auseinandersetzungen statt, die mit Steinen und Flaschen ausgetragen wurden. Die Kubaner zogen sich dann in ihr Wohnheim in der Straße des Friedens Nummer 68 zurück, beratschlagten die Situation und beschlossen am nächsten Tag einen sogenannten Racheakt in dieser Gaststätte durchzuführen. Am 12. August also, das war der Tag danach, am frühen Abend kam es in dieser Gaststätte, es befanden sich etwa 230 Deutsche in dem Saal zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, als 6 bis 10 Kubaner in den Saal stürmten, die mit Ledergürteln, Holzstöcken und Kabelenden bewaffnet waren und auf die anwesenden Deutschen einschlugen. Unmittelbar danach flüchteten die Kubaner aus dem Saal heraus und vor dem Gebäude standen weitere 30 Kubaner, die auf die hausstürmenden Deutschen mit Feldsteinen und Weinflaschen warfen. Danach flüchtete der überwiegende Teil der Kubaner über die Saalebrücke in das Zentrum von Merseburg. 7 oder 8 Kubaner flüchteten jedoch entlang des Flussufers, verfolgt von etwa 30 bis 40 Deutschen. Da ihnen von anderen Deutschen dieser Weg versperrt wurde, sprangen sie in den Fluss und versuchten schwimmend das andere Ufer der Saale zu erreichen. Auf der Saalebrücke standen viele Deutsche, die das makabre Schauspiel beobachteten und von denen einige schwimmende Kubaner mit Gegenständen wie Weinflaschen und Ziegelsteinen bewarfen. Eine Deutsche, die am Ufer stand, sagte aus bei der Vernehmung der Volkspolizei, dass sie eine leere Flasche auf einen Schwimmenden geworfen hätte und dass sie den Hinterkopf eines Flüchtlings getroffen hatte. Ihrer Meinung nach hätte der Schlag Wirkung gezeigt und der Kubaner, geriet zeitweilig unter Wasser. Ein anderer Deutscher sprang in die Saale und gab an, er hätte einen untergehenden Kubaner retten wollen, was ihm aber nicht gelungen sei. Als die Volkspolizei an der Saale eintraf, war das Pogrom bereits beendet. Eine Information des Ministeriums des Innern vom 14.08. enthält bereits die verbindliche Weisung über den weiteren Fortgang der Vertuschung der Umstände des Todes der beiden Kubaner. Zitat, das ist etwas längeres Zitat. Gegen die am Vorkommnis vom 12. August beteiligten DDR-Bürger werden keine Ermittlungsverfahren eingeleitet, da sich ihre Handlungen auf die Abwehr richteten und demzufolge Notwehr vorlag. Die weiteren Untersuchungen werden durch die Abteilung Kriminalpolizei der Bezirksdirektion Halle in Zusammenarbeit mit der zuständigen Dienststelle des Ministeriums für Staatssicherheit geführt. Zitat Ende. Hier steht schon der Hinweis, dass keine Ermittlungsverfahren eingeleitet werden sollen. Es haben aber am 13. und am 14. haben innerhalb von zwei Ermittlungsverfahren haben Untersuchungen und Verhöre stattgefunden. Und es ist so, ich hatte recherchiert beim Staatsarchiv in Merseburg zu den Akten der Volkspolizei, also Ermittlungsakten und so weiter. Und dann musste ich feststellen, und habe es dann auch schriftlich bekommen, dass Volkspolizeiakten für diese Zeit nicht mehr vorhanden sind. Nun ist es ja so, dass also diese elementaren Vorgänge eines, gerade ein Ermittlungsverfahren ist ein elementarer Vorgang der Wahrheitsfindung der Juristen und der Polizei, ist es so, dass er mehrere Stellen davon Kopien bekommen habe. Und ich hatte, also als ich gestern losgefahren bin, habe ich vom Bundesarchiv die Information bekommen vom Archivar, dass er die Ermittlungsakten gefunden hätte. Beim Generalstaatsanwalt der DDR wären die irrtümlicherweise abgelegt worden und er hätte sie gefunden. Jetzt freue ich mich drauf, am Montag zum ersten Mal in diese Ermittlungsakten reingucken zu dürfen. Also ich fahre jetzt weiter in der Beschreibung der Vorgänge in Merseburg am 15. August. Das sind also drei Tage nach den Ereignissen wurde in der Höhe von Neuschau, ein kleiner Ort bei Merseburg, der Leichnam des ersten vermissten Kubaners gefunden. Und am weiteren Tag später, am Donnerstag, dann wurden im Mittellandkanal der zweite Kubaner tot aufgefunden. Das MFS hatte dann im Oktober Folgendes festgelegt im Zusammenhang mit der Tötung der beiden Kubaner. Zitat: Mit Zustimmung des zuständigen Stellvertreters der Generalstaatsanwaltes der DDR, Genosse Borchert, wurde ausgehend von den geführten Ermittlungen, insbesondere unter Berücksichtigung der brüderlichen Beziehungen zwischen der DDR und der Sozialistischen Republik Kuba, entschieden, gegen die an den Vorkommnissen in Merseburg Beteiligten keine strafrechtlichen Maßnahmen einzuleiten und das Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt einzustellen. Das sind eben diese beiden Ermittlungsverfahren, von denen ich gesprochen habe, die Volkspolizei in Merseburg begonnen hatte. Eine diesbezügliche Information an den Generalsekretär der SED und Vorsitzenden des Staatsrats, Genosse Honecker, erfolgte am 28. August durch das Ministerium des Innern. Zitat Ende. Jetzt kommt der Schlusshöhepunkt sozusagen. Am 5. Oktober 1979 trafen sich in Berlin im Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der DDR Julio Garcia Oliveras, kubanischer Botschafter der DDR, war in Begleitung des ersten Sekretärs der Botschaft mit drei Vertretern der DDR zu einem Gespräch zusammen, so ein stellvertretender Abteilungsleiter bei der Generalstaatsanwaltschaft, eine stellvertretende Abteilungsleiterin König und eine stellvertretende Abteilungsleiterin für die Sowjetunion Kuba im Ministerium für Auswärtiges, außerdem ein Dolmetscher namens Krause anwesend. Oliveras, der Botschafter Kubas, zeigte sich erstaunt, dass die Strafverfolgungsbehörden der DDR, nachdem zwei Monate bereits vergangen waren, noch nichts unternommen hatten, was überhaupt nicht den Vorstellungen der kubanischen Botschaft entspräche. Der Botschafter verlangte bei dieser Unterredung von den Vertretern der Regierung der DDR, dass, Zitat, alle Schuldigen, Zitat Ende, zur Verantwortung gezogen und abgeurteilt werden müssten. Denn der Tod der beiden Kubaner wäre zwar durch Unfall geschehen, jedoch müsste das, da hat er völlig recht, Zitat, als eine Folge des vorausgegangenen Geschehens angesehen werden. So einfach ist es manchmal, die Wahrheit zu sagen. Die Vertreter der DDR jedoch, und das war wirklich unter der Gürtellinie, ließen den kubanischen Botschafter dahingehend im Unklaren, dass sie ihm nicht mitteilten, dass die SED bereits Ende August, also zwei Monate vor diesem Gespräch, bereits aus politischen Gründen jegliche juristische Aktivitäten zur Untersuchung der Umstände des Todes der beiden kubanischen Arbeiter begraben hatte. Und da gab es dann noch eine weitere, am 9. Oktober ein weiteres Treffen und es änderte sich nichts an dieser Haltung. Und ein Vertreter der DDR kommentierte dann das letzte Treffen mit dem Botschafter, Zitat, dass im Ergebnis der geführten Ermittlungen kein Zweifelsfall am Nachweis über den Grad der Beteiligung einzelner kubanischer Bürger geführt werden konnte, sodass nach den strafprozessualen Bestimmungen der DDR Strafverfolgungsmaßnahmen nicht eingeleitet werden konnten. Ich meine, da hat man von vornherein sozusagen strukturell festgelegt, die Kubaner sind die Schuldigen, und die DDR-Führung zeigte sich großartig und verzichtete darauf, die Schuldigen bei den Kubanern zu finden. Über die Frage der Beteiligung von deutschen Tätern wird hier kein Wort mehr verloren. So gelang es also in einer konzertierten Aktion von Volkspolizei, Ministerium des Innern, Ministerium für Staatssicherheit, dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten und Erich Honecker unter der Obhut, also der obersten politischen Führung, die Opfer als Schuldige zu erfinden. Es wird im Moment noch juristisch geklärt, ob die Eliminierung eines staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens zur Aufklärung der Umstände des Todes der beiden in der Saale aufgefundenen Kubanern nicht insofern noch gegenwärtig Konsequenzen hervorruft, da Mord bzw. Totschlag nicht verjährt. Ein letztes Beispiel aus Karl-Marx-Stadt, wo es im Dezember 1985 eine Gruppe Neonazis gab, gegen die ein operativer Vorgang wegen des Verdachts der staatsfeindlichen Tätigkeit eingeleitet wurde. Die Mitglieder der Gruppe verherrlichten in der Öffentlichkeit, Zitat, den Faschismus und Militarismus, und sie wollten eine Gruppe nach dem Vorbild der in der BRD verbotenen Wehrsportgruppe Hoffmann aufbauen, der sie den Namen Nationalpartei Chemnitz gaben, NPC. Sie wollten in erster Linie Personen dafür gewinnen, als Mitglieder, die durch den Deutschen Turn- und Sportbund, die Gesellschaft für Sport und Technik bzw. in den bewaffneten Organen eine Spezialausbildung im Zwei- und Nahkampf absolviert hatten. In einer Gaststätte waren Mitglieder der Gruppe durch, Zitat, faschistische, neonazistische sowie rassistische Äußerungen in Erscheinung getreten. In der Regel wurde der faschistische Gruß gezeigt und es gab Äußerungen wie, Zitat, Mückenschweine, Mückerschweine, Deutscher oder diese Kleidung bleibt deutsch. Jetzt komme ich zu einer Säule des Neonazismus in der DDR, und zwar sind das die rechten Hooligans. In Halle wurde im Mai 1984 vor dem Spiel Halle FC Chemie gegen BFC Dynamo Sieg heil gerufen von Berliner Fans. Das war ja auch der Fußballverein von General Mielke. Auf der Rückfahrt nach Berlin-Lichtenberg gab es im Zug rassistische Angriffe auf 26 mitreisende Kubaner, wobei es auf beiden Seiten Verletzte gab. Es wurden Flaschen und Flaschenteile als Schlagwaffen eingesetzt. In Sprechchören wurde, Zitat, Kanaken raus, Juden raus, Kubaner raus, Ausländer raus, Deutschland den Deutschen gerufen. Außerdem wurde das Deutschlandlied gesungen. Eine Verletzung eines BFC-Fans war zum Anlass genommen worden, das Abteil der Kubaner zu stürmen. Beim Halt im Bahnhof Jüterbog, im Süden von Berlin, wurde eine Segregation durchgeführt. Das heißt, die Kubaner wurden in den ersten Wagen geführt und die BFC-Fans wurden nicht weiter als bis zum dritten Wagen durchgelassen. Bei diesem Umzug kam es zu schweren Auseinandersetzungen zwischen Kubanern und etwa 150 BFC-Fans. Dabei wurden volle und leere Flaschen als Schlagwaffen und Schotter- und Pflastersteine als Wurfgeschosse eingesetzt. 5 Deutsche und 9 Kubaner wurden dadurch verletzt. Bei der Ankunft im Bahnhof Lichtenberg wurden zuerst die Deutschen aus dem Zug geleitet und der Wagen der Kubaner wurde durch eine Sperrkette der Volkspolizei gesichert. Die zum Teil vermummten BFC-Fans versuchten jedoch mehrfach, diese Kette zu durchbrechen, also griffen an, um zu den Kubanern vorstoßen zu können. Dabei wurden faschistische Parolen gekrölt, das Horst-Wessel-Lied gesungen und der Hitlergruß gezeigt. Der Wagen mit den Kubanern wurde dann auf ein anderes Gleis gefahren, da befürchtet werden musste, dass die Neonazis die Adresse des Wohnheims der Kubaner kannten, wurde das Gebäude durch die Volkspolizei gesichert. Insgesamt wurden bis dahin 39 Deutsche als Täter identifiziert, wobei 9 von ihnen zum Teil mehrfach vorbestraft waren. Habe ich ja schon erwähnt, wieso. Gegen 12 deutsche Täter wurden Ermittlungsverfahren wegen Rowdytum eingeleitet und gegen 8 Beschuldigte wurde Haftbefehl erlassen. Außerdem wurden 7 Ordnungsstrafverfahren eingeleitet und so 8 Belehrungen. Also das ist ja sowohl das Ordnungsstrafverfahren als auch die Bewährung sind natürlich mindere Bestrafungsszenarien, die auch einen Einblick erlauben in die Wertigkeit, die die Justiz und die Polizei diesen Täter gegenüber an den Tag gelegt hat. Als einer der Rädelsführer wurde ein in Erkner wohnender Deutscher ermittelt. Gegen zwei weitere Täter wurde die Rädelsführerschaft geprüft. In der Saison 84-85 wurden bei Fußballspielen der Oberliga etwa 5000 Volkspolizisten und Angehörige der Geheimpolizei eingesetzt. Für die Fußballsaison 87-88 wurden insgesamt über 1000 Ausschreitungen mit Hooligans registriert. Jetzt ein wichtiger Aspekt ist der, der jetzt folgt, und zwar ist es für jedes Staatswesen, ob es jetzt autoritär, diktatorisch ist, wie das, was also in der DDR der Fall war, oder eben, wie es hier parlamentarisch repräsentativ ist, kommt es darauf an, in der Auseinandersetzung mit Neonazis und Rassisten, in welcher Verfassung befinden sich die sogenannten Sicherheitsorgane. Wir haben über diese Frage, das diskutieren wir schon lang und breit, im Zusammenhang mit dem, was mit der Gruppe NSU passiert ist. Und analog zu diesen Fragen kann man jetzt auch, was die DDR angeht, kommt man in ähnliche Bereiche, wenn Sie sich das anhören wollen, was ich jetzt zum Zusammenhang von Neonazis und Antisemiten in den bewaffneten Kräften der DDR zu sagen habe. Von 1965 bis 1980 gab es in der Nationalen Volksarmee, was für ein Name, in Einheiten des Ministeriums für Staatssicherheit und bei den Grenztruppen über 700 neonazistische Ereignisse. Darunter waren faschistische Schmierereien, mündliche Hetze, Hitlergruß, rassistische Pöbeleien bis hin zu Gewalttaten, das ganze Neonazi-Programm. Ende der 1970er Jahre hatte die Führung der NVA festgestellt, dass militärische Vorgesetzte und Parteileitungen neofaschistische Erscheinungen bagatellisierten, indem sie als, Zitat, dumme Jungenstreiche verniedlichten. Armeegeneral Heinz Hoffmann, er war bis dahin war dort noch Minister für nationale Verteidigung, befürchtete gar eine Gefährdung der DDR durch unkalkulierbare Wirkungen, wenn die neonazistischen Vorkommnisse öffentlich bekannt werden würden. Gerade deshalb, Zitat, wo wir uns offensiv mit der Propagierung des Faschismus, insbesondere in der BRD, auseinandersetzen. Anfang 1988 wurden in der NVA immer noch faschistische Parolen und Gebärden entdeckt, die weit verbreitet waren. In der zweiten Hälfte der 80er Jahre waren pro Jahr durchschnittlich 100 neonazistische bzw. antisemitische Vorfälle in der NVA offiziell bekannt geworden. Das sind alles Dunkelziffern. Das hier und alles, was ich Ihnen erzähle, sind im Grunde genommen die Hinweise darauf, dass es eine ziemlich große Dunkelziffer gibt, obwohl einiges jetzt doch schon auch belegt ist. 1989 hatten sich die neonazistischen Vorkommnisse in der NVA bei den Grenztruppen weiter erhöht und Neonazis waren, das war für das MFS ein besonders erwähnenswert, waren aggressiv und in ständig eskalierender Form gegen Mitglieder der SED vorgegangen. Der Führung der NVA war es in großen Teilen nicht mehr möglich, Zitat, im Sinne einer Rückgewinnung wirksam zu werden, Zitat Ende. Das heißt, sie hatten die Kontrolle über die Neonazis verloren. Der einzig gangbare Weg, sie aus den Einheiten zu entfernen, wäre über Strafprozesse oder über Disziplinarverfahren möglich gewesen, womit jedoch die strikte Geheimhaltung nicht mehr hätte gewährleistet werden können. Oft wurden die latenten und manifesten neonazistischen Bedrohungen verniedlicht, dominierte die justizielle und administrative Bekämpfung oder es wurde pauschal der Westen und seine Medien dafür verantwortlich gemacht. Diese falsche Einschätzung entsprang dem Dogma, mit der Gründung der DDR wären die Ursachen für Faschismus und Antisemitismus, Zitat, mit Stumpf und Stiel ausgerottet worden, Zitat Ende. Der Minister der Staatssicherheit, General Erich Mielke, behauptete 1986, die neonazistischen Aktivitäten in der DDR wären, Zitat, bloße Wichtigtuerei. Und, Zitat Ende. Und 1988 erklärte die Hauptabteilung 1 seines Ministeriums, dass Neonazis lediglich unkritisch Tendenzen aus dem feindlichen Westen wiedergeben würden. Am 11. August 1989, das war eben dann doch knapp zwei Monate vor dem Zusammenbruch des antifaschistischen Schutzwalls, behauptete die staatliche Nachrichtenagentur ADN, Informationen über neonazistische Tendenzen in der DDR seien, Zitat, purer Unsinn. Und mit dieser Verblendung führte die SED also den Kampf gegen den Neonazismus, indem sie auf zwei Ebenen argumentierte, das habe ich ja jetzt zitiert. Einmal, es sind nicht ernstzunehmende dummen Jungenstreiche. Zweitens, es kommt aus dem Westen. Und drittens, ist sowieso alles pure Unsinn. Nicht? Also wenn man mit so einer Haltung, dann muss man sich nicht wundern, wenn man die Neonazis nicht ernst nimmt. Und das ist eigentlich das Erstaunliche in einem Staat, der von sich aus behauptet hatte, es wäre der antifaschistische Staat in Deutschland. Wenn man aber da nicht in der Lage ist, die Neonazis im eigenen Land ernst zu nehmen, dann hat man verloren gegen sie. Ich komme jetzt zu dem, ich habe noch ein bisschen Zeit, oder? Ja. Also zum Antisemitismus, das finde ich ist ein wichtiger Aspekt, weil heute noch unter dem Stichwort des Antizionismus die Linie sozusagen der marxistisch-leninistischen SED, also der Kampf gegen Israel unter dem Deckmantel des Antizionismus noch heute zum Teil auch in der Bundestagsfraktion der Linkspartei stattfindet. Und das werden Sie auch hören, auch merkwürdigerweise hat diese Linie, die die SED damals fortgegeben hatte, bis 1990 zumindest, findet sich heute in den demoskopischen Erhebungen wieder. Albert Norden, er war Mitglied des Politbüros der SED, forderte in einem internen Schreiben Anfang Juni 1967 den ihm untergebenen Werner Lamberts auf, dafür zu sorgen, dass in den Medien der DDR die israelischen Militäroperationen analog zum Überfall der Nazis auf die Sowjetunion dargestellt werden sollten und müssen. Lamberts war zuerst Leiter der Kommission für Agitation und Propaganda und später Leiter der Abteilung für Agitation im Zentralkomitee der SED, und damit war er zuständig für eine wöchentlich stattfindende sogenannte Argumentationssitzung mit den Chefredakteuren der Presse, wo den Chefredakteuren erstmal gesagt wurde, jetzt geht es in diese Richtung und wir brauchen diese Überschriften und wir brauchen diese Inhalte. Das ist, dass das befolgt wurde in einem autoritären Geist, das werden Sie jetzt gleich hören, nämlich selbstverständlich hat die SED eigene Tageszeitung Neues Deutschland sofort reagiert und, Zitat, eine Überschrift gebracht, Israel betreibt die Endlösung der Palästina-Frage. Man merke den Begriff Endlösung, das ist ja der Begriff, den die Nazis benutzt haben, der wird jetzt von der SED benutzt und wird sozusagen projiziert auf die militärischen und politischen Bewegungen der israelischen Regierungen. In der außenpolitischen Wochenzeitung Horizont wurde nicht nur die Ereignisse in Beirut mit den rassistischen Nazi-Massakern von Lidice und Oradour gleichgesetzt, sondern es wurde behauptet, die Israelis hätten einen, Zitat, von langer Hand vorbereiteten Holocaust durchgeführt, Zitat Ende. Die NVA-Zeitschrift Volksarmee verglich das Vorgehen der israelischen Armee mit den Massenmorden der Nazis im Zweiten Weltkrieg. Die Anweisung von Norden an Lamberts belegt zweierlei. Erstens zeigt sie, dass die autoritären Strukturen der marxistisch-leninistisch formierten SED in einem erheblichen Maß Übereinstimmung zeigt mit denen in militärischen Verbänden, sodass hier von einer Ausschaltung dialektischer Vorgänge per se gesprochen werden muss, die diskursive Kommunikation von vornherein verunmöglicht. Zweitens ist hier eine quasi zeitnahe historische Quelle zu erkennen, von der aus die Infizierung großer Teile der Linken mit falschen Positionen begann. Mit der antizionistischen Argumentation verbindet sich eine unvollständige, das heißt eine ideologische Aufarbeitung des Nazismus, sowohl in West- als auch in Ostdeutschland, und die in diesem Vergleich vorgenommene stillschweigende Verharmlosung der Verbrechen der Nazis stellt den Versuch dar, die Deutschen und Deutschland von der psychischen Last der Nazi-Verbrechen zu entlasten. Diese Ideologie entfaltet ihre Suggestion in der Weise, dass die Israelis zu Tätern, ja zu faschistischen Verbrechern erklärt werden, die entweder genauso geworden sein sollen, wie es die Nationalsozialisten waren oder noch schlimmer. Diese propagandistische Offensive der SED zur neuen Beurteilung des Konflikts im Nahen Osten fand im Westen erstaunlich schnell Resonanz und weist auch hin auf die vielschichtigen kommunikativen Chancen der SED-Führung über den Rahmen der DDR hinaus. Doch es blieb nicht bei einer publizistischen Unterstützung der Feinde Israels, denn wie schon 1956, als in der SED Überlegungen angestellt wurden, ob bewaffnete Freiwillige nach Ungarn geschickt werden sollten, um den Sozialismus zu schützen, so beschloss das SED-Politbüro am 7. Oktober 1969 die Vorbereitung eines Einsatzes von Freiwilligenverbänden gegen Israel. Der Anlass dafür war ein Schreiben des Generalsekretärs der KPdSU, Brezhnev, von Honecker, Milke, Hoffmann und Ulbricht, wo er die Notwendigkeit eines Einsatzes von Freiwilligen, von deutschen Freiwilligen, als Flieger, Panzerführer und Kampfgruppen zur Unterstützung arabischer Truppen im Krieg gegen Israel forderte. Es ist nicht dazu gekommen, wie wir wissen. Und das, meine ich, ist eher der Tatsache geschuldet, dass weltweit das nicht zu vermitteln gewesen wäre, in meinen Augen, dass also deutsche Truppen knapp 20 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs gegen Israel kämpfen. Bereits ab 1967 aber hatte die DDR Waffen und militärisches Know-how an die Feinde Israels, an Ägypten und Syrien geliefert. Ende 1973 wurden erneut Waffen an Syrien geliefert. Darunter befanden sich, und das ist, wenn Sie das vergleichen, jetzt zu antisemitischen Taten, wie also SS-Runen schmieren oder ein Hakenkreuz schmieren, wenn man das kontrastiert mit dem, was die DDR dann geliefert hat nach Syrien, 12 Abfangjagdflugzeuge MiG-21, 62 mittlere Panzer vom Typ T-54 AM mit Munition, 300 Panzerbüchsen RPG-7, 74.500 Granaten und 30.000 Panzerminen. So hat man dann, wie soll ich sagen, also dieser Hass, der auf Israel gerichtet wurde, hat man dann sozusagen andere kämpfen lassen, eben die Syrer und die Ägypter. Selbstverständlich wurden auch Waffen an die PLO geliefert. Die Verbindung von Honecker mit Arafat und Vertreter der PLO bestanden seit den 60er Jahren und wurden kontinuierlich ab den 70er Jahren ausgebaut. Und ab den 70er Jahren war die Ideologie dieses Antizionismus in großen Teilen der Linken in Westdeutschland durchgesetzt und Israel wurde und wird unisono mit dem Nazismus verglichen und gleichgesetzt. Die Folgen des Antisemitismus und Neonazismus in Deutschland, die politische Landschaft, ich komme allmählich zum Ende, hat sich seit der Fusion der beiden deutschen Staaten nach rechts entwickelt. Und nationalistische, rassistische und antisemitische Einstellungen haben in der Bevölkerung Mehrheit gefunden. Mit der Auflösung des sowjetischen Machtblocks begann 1989 eine orientierungslos gewordene Restlinke zur Subkultur zu werden, mit allen Symptomen der Versektung. Doch hat das Amalgam aus antisemitischen und antizionistischen Ressentiments längst auch in der Mitte der Gesellschaft Einzug gehalten. Nach einer Umfrage der EU-Kommission von 2003 sahen 65% der Deutschen in Israel, Zitat, eine Gefahr für den Weltfrieden. 65%. Nach einer Umfrage der British Broadcasting Corporation haben 77% der Deutschen eine ablehnende Einstellung zu Israel. Das ist in Europa die höchste Prozentzahl. Und eine Mehrheit der Deutschen glaubt, Israel ebenfalls stellt die größte Gefahr für die Weltsicherheit dar. Im Januar 2012 stellte der Bundesminister des Innern der Öffentlichkeit die Ergebnisse eines Expertenkreises vor, die einen Bericht zum Antisemitismus erstellt hatten. Die Fakten sind erdrückend. 20% der Deutschen sind antisemitisch eingestellt, was zum einen nachgewiesen wird durch demoskopische Erhebungen und zum anderen durch die polizeilichen Erhebungen von propagandistischen und gewalttätigen Angriffen auf Juden und ihre Institutionen in Deutschland. Wirklich dramatisch ist der Antisemitismus bei den Deutschen, wenn man ihre Einstellungen gegenüber Israel genauer betrachtet. Über 40% der Befragten gaben an, ihrer Meinung nach sei das, was die Israelis im Prinzip mit den Palästinensern machten, das gleiche wie das, was die Nazis mit den Juden gemacht hätten. Über 57% der Befragten sind der Ansicht, Israel führe einen Vernichtungskrieg gegen die Palästinenser. Wenn es das Essen im Politbüro noch gäbe, würden sie jetzt wahrscheinlich eine Sektflasche aufmachen. Hier erscheinen wieder diese Bilder von den Juden in Israel, die angeblich gleich oder gar schlimmer wie die Nazis wären, so wie das Politbüro es schon vor vielen Jahrzehnten vorgegeben hatte. Ich komme zum Schluss. Gegenwärtig erleben wir eine rechte Massenbewegung gegen Ausländer pauschal und besonders gegen Moslems im Osten, Pegida, NPD, AfD, was sich auch in Berlin, in den östlichen Bezirken Marzahn-Hellersdorf und in Köpenick zeigt. Dazu kommen weitere unternationalistische Bewegungen gegen Ausländer bzw. Geflüchtete, wie die Gruppe Hooligans gegen Salafisten, Hogesa, der es 2014 in Köln und Hannover gelang, mehrere tausend rechte Hooligans und Neonazis auf die Straße zu mobilisieren. Im Jahr 2015, also dieses Jahr, haben über 630 Propaganda- und Gewaltstraftaten gegen Flüchtlinge und ihre Behausungen stattgefunden, was ein Dreifaches des vorangegangenen Jahres darstellt. Davon waren 104 Gewalttaten und es gab 53 Brandstiftungen. Im Vorjahr waren es nur 6 Brandstiftungen. Antisemitismus und Neonazismus konnte es im vereinten Deutschland nur deshalb geben, weil es bereits zuvor in der DDR und der BRD Antisemiten und Neonazis gegeben hat. Erst mit diesem Verständnis der Komplexität des Geschehens lässt sich begreifen, wie die nationalistischen Explosionen der Gewalt seit mehr als 25 Jahren angelegt sind und wie es möglich wurde, dass beide deutschen Staaten nicht in der Lage waren, bisher jedenfalls, diese Dynamik einzudämmen. Seit über 25 Jahren ist in den neuen Bundesländern die Zahl der Propaganda- und Gewaltverbrechen von militanten Rechten relativ gesehen, also 2 bis 3 Mal höher im Vergleich als in den alten Bundesländern, gemessen an der Anzahl der Einwohner. Zugleich liegt dort im Osten der Anteil der ausländischen Wohnbevölkerung bei etwa 2%, weit unter dem Durchschnitt von rund 9% in den westlichen Ländern. In der DDR lag der Anteil der Ausländer an der Bevölkerung insgesamt lediglich bei 1%. Das verleugnete Verdrängen der neonazistischen Vorgänge, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind, entspricht dem Prozess des Verdrängens der historischen Tatsache, dass die verbrecherischen Nazis von einem großen Teil der deutschen Bevölkerung unterstützt worden sind. Diese Einsicht betrifft die kollektive Bewusstseinslage der Deutschen nach 1945 sowohl in der DDR als auch in der BRD. Das deutsche ideologische Syndrom aus Nationalismus und Rassismus bzw. Antisemitismus ist nach 1945 nicht verschwunden. Und seine unveränderten Achsen, so wie es der Philosoph und Soziologe Adorno aufzeigte, waren so angelegt, dass aus völkisch-ethnisch wurde, aus Rasse wurde Kultur und aus Antisemiten wurden Antizionisten oder Philosemiten. Nicht nur Antisemitismus, sondern auch Nationalismus und Rassismus durften öffentlich nicht stattfinden, wucherten aber sowohl auf der gesellschaftlichen Ebene der Alltagskultur wie auch in einer institutionalisierten Form weiter. Seit der Vereinigung der beiden deutschen Staaten haben nach Angaben des Bundesamtes für Verfassungsschutz mehrere hunderttausend Rechte, also zwischen 300.000 und 400.000 rechte Propaganda- und Gewaltstraftaten stattgefunden. Und nach meinen Recherchen gab es in diesem Zeitraum über 250 Tote und Tausende Verletzte. Und der Anteil der Täter stammt überproportional im Verhältnis 3:1, das heißt gemessen an der Zahl der Einwohner aus den 5 neuen Ländern im Osten. Diese Struktur lässt sich ebenfalls in Berlin feststellen, das habe ich schon gesagt. Fälschlicherweise wurde behauptet, diese Entwicklung wäre ausschließlich den ökonomischen, sozialen und politischen Veränderungen, Verwerfungen seit dem Vereinigungsprozess 1990 geschuldet. Doch jetzt ist klar, in beiden deutschen Staaten, der Bundesrepublik und auch der DDR, hat es Neonazismus gegeben. Sie bilden die historischen Voraussetzungen, ohne die es nicht zu den brandgefährlichen gesellschaftspolitischen Verhältnissen der Gegenwart hätte kommen können. Wehren wir uns gemeinsam gegen diese gefährlichen Zustände. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich würde jetzt zur Frage- und Diskussionsrunde überleiten. Ich würde euch bitten, da wir keine Saalmikrofone da haben, laut und deutlich zu sprechen. Genau. Ja, danke, vielen Dank für den Vorschlag, ich fand das sehr interessant. Eine Frage, ein wesentliches Merkmal des heute auftretenden Rechtsextremismus ist die, jetzt gerade im öffentlichen Diskurs, die immer wieder formulierte Angst vor einer Überfremdung und einer dadurch generierten Gefahr für eine perzipierte europäische Kulturgemeinschaft. Viele von den Beispielen, die Sie jetzt zitiert haben, zeigen, wenn ich das richtig verstanden habe, eine weitgehende Imitation nationalsozialistischer Slogans und Wahrnehmungen etc. Gab es jetzt bei Ihren Forschungen, bei Ihren Recherchen einen Punkt, wo Ihnen auch aufgefallen wäre, dass in der DDR oder vielleicht auch nach dem Ende der DDR schon einmal ein Punkt aufgetreten ist, wo man sich Rechtsextreme als Verteidiger einer wie auch immer gearteten europäischen Identität sahen? Nur indirekt. Also was auf jeden Fall stattgefunden hat, war ein erbitterter Kampf zur Vernichtung der DDR. Das Ziel aller Rechten in Deutschland, ob sie jetzt in der DDR hausten oder im Westen oder in Lateinamerika oder in Kairo, war ihr Ziel die Wiederherstellung der deutschen Einheit. Und dafür musste die DDR bekämpft werden. Da haben die Neonazis, die sich ab den eigentlich unmittelbar, nach dem 8. Mai gab es die ersten Neonazis, kann man sagen, nach dem 8. Mai 1945, haben sie sich dynamisch weiterentwickelt und es hat in der DDR eine rechte Bewegung gegeben, die das Ziel hatte, ein größeres Deutschland herzustellen. Das war das, eine Zwischenetappe der Neonazis, der deutschen Neonazis. Und insofern, also über diese indirekte Verbindung, also zu einem europäischen Zustand. Aber es ist ja so, dass in anderen Ländern es ebenfalls rechte Bewegungen gibt. Also so ist es nun auch nicht. Und das wiederum ist eine Parallele zu dem, was wir in den 20er Jahren erlebt haben. Wilhelm Reich hat es genannt, eben der Faschismus ist eine internationale Bewegung und so ist es bis heute geblieben. Ich glaube, wenn man heute sieht, wie sich Rechtspopulisten entwickeln, in die Schweiz, das ist jetzt die stärkste Partei, in Polen, in Ungarn, in Finnland, in Dänemark und so weiter. Und ich muss das nicht alles aufführen. So zeigt sich eben ein rechtes Europa mittlerweile. Nicht wahr? Und insofern waren diese Fighter der Neonazis in der DDR, die haben die Hucke voll bekommen, die waren im Knast. Viele, viele Neonazis in den Knast, in die Knäste der DDR gewandert. Und haben dort eben sich entwickelt zu Kämpfern. Und das sind sie dann natürlich auch nach dem Fall geblieben. Ja, es ist halt so, dass das Problem für die Neonazis in der DDR war, dass sie hatten, also wenn man das mal mit dem Westen vergleicht, hatten sie sozusagen keine Intellektuellen und Akademiker, die ihnen die Schriften und die Bücher gegeben hätte. Es gab keine Organisationen, die republikweit hätten vorgehen können, sondern die Neonazis in der DDR konnten im besten Falle regional kooperieren, und das über die Hooligans zum Beispiel war es also möglich, in allen Bezirkshauptstädten, bei allen Spielen der Oberliga, sich dann zu treffen und sich auszutauschen. Aber die Knäste, in den Knästen haben sie eben zueinander gefunden, weil sie dort eben unter den Bedingungen eines Gefängnisses natürlich sehr eng beisammen waren und sie lernten sich kennen und haben sich abgeschottet und haben missioniert und so weiter. Gibt es Erkenntnisse, dass die Neonazis von der BRD unterstützt wurden, zum Beispiel durch diese Freikäufe? Über die Freikäufe war es ja möglich, dass Arnold Friedrich, ich habe ihn, als ich nach Freiburg kam, war er auch schon da, er wurde rausgeschmissen als Nazi aus der DDR. Das war hier vom Rathaus, stand er mal damals, hat er seinen Stand und hat er für seine Kampfgruppe geworben. Also, es ist eben so, dass durch das Dogma der SED, die das gesagt hat, dass alles, was wir hier gegenwärtigen, kommt aus dem Westen, aus den Medien, aus den Geheimdiensten. Also der Feind im Westen Westen, ist ursächlich verantwortlich für diese Entwicklung. Hätte man eben der SED auch sagen müssen, dass wenn es keine Bereitschaft gegeben hätte, wenn es nicht Möglichkeiten gegeben hätte für Michael Kühn oder für Arnold Wilfried Prim, Zugänge zu finden zu Frauen und Männern in der DDR, und dann hätte es eben lange Neonazi-Sendungen ohne Ende geben können und dann hätte sich in der DDR nichts entwickelt. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass viele, die wir hier in Langwalde oder so, wir haben ja auch Fernsehen geguckt damals und nicht zu Nazis geworden. Also warum jetzt also die Jugendlichen in der DDR oder die Frauen und Männer in der DDR zu Nazis geworden sind, weil sie mal eine Fernsehsendung aus dem Westen geguckt haben, das schließt sich ja bis heute eigentlich nicht. Ne? Es ist eben so, dass es gab Terrorgruppen, rechte Terrorgruppen. Das ist ganz merkwürdig. Also einer hier aus der Nähe, aus Aachen, der Hepp zum Beispiel, der eine Kampfgruppe, Kekse-Kampfgruppe, die hatten in Frankfurt und anderswo Bombenattentate gegen die US Army organisiert. Wo Hepp wurde dann freundlich in der DDR aufgenommen. Also, und der war nicht der einzige Neonazi, der freundlich aufgenommen wurde. Also der Staatssicherheitsapparat, die Geheimpolizei der DDR, hat, wie jetzt rausgekommen ist, vor zwei Monaten, glaube ich, durch die Veröffentlichung des Bundesbeauftragten für die Staatssicherheit, für die Unterlagen der Staatssicherheit, Roland Jahn, der festgestellt hat, dass um die 50 oder 60 inoffizielle Mitarbeiter in den westdeutschen Neonazi-Gruppen tätig waren für die Staatssicherheit. Und sie hat das Geflecht, das die Staatssicherheit organisiert hat, war sozusagen der Kernpunkt, muss ich mir vorstellen, der Kernpunkt war die Einstellung gegenüber Israel. Da konnte man sich dann verständigen, konnte man sagen, okay, also wir sind unterschiedlicher Meinung sozusagen, aber wir einigen uns auf der Plattform, dass Israel ein antizionistischer, ein zu vernichtender, ein angreifbarer Staat ist. Das war die Gemeinsamkeit und das war auch die Gemeinsamkeit, die die SED mit der Roten Armee-Fraktion und der Bewegung 2. Juni und mit den Revolutionären Zellen eingegangen ist. Da gab es überall über Jahre hinweg intensive Zusammenarbeit. Und der Kern eben war der Antisemitismus. Insofern stellt sich auch diese Behauptung eben doch als Zwecklüge dar, alles das Übel, was in der DDR stattgefunden hat, wäre sozusagen durch den Westen inspiriert gewesen. So einfach war das nicht. Es gab, okay, erstmal so weit. Ja, woher kam es dann? Ja, genau, es kam, also wenn ich zum Beispiel, ich bin öfters natürlich auch in ostdeutschen Städten, so eine Frage vor. Und dann kommt auch die Frage eben, warum jetzt ich aus dem Westen, wofür ich ja nichts kann, also warum ich aus dem Westen mich mit dieser Thematik beschäftige. Ja? Und dann muss ich sagen, also wenn an den Universitäten der DDR irgendeine sinnvolle Arbeit geleistet worden wäre über die Frage der Ursachen des Antisemitismus und Neonazismus in der DDR, wäre ich gar nicht da. Es gibt aber keine einzige Untersuchung und das ist eigentlich natürlich, kann man sich vorstellen, die Schwäche des Antifaschismus gegenüber dem im Inland selbst aktiven Neonazis war eben so schwach, weil es auch keine wissenschaftlich gefestigte Informationen gab, die man hätte einsetzen können. So blieb eben vieles im Gerüchtespektrum hängen. Ja. Es blieb eine Machtfrage alleine, wer hat den längsten Holzknüppel oder so. Ja. Dieser Mangel an aufgeklärtem Bewusstsein, würde ich sagen, war sicherlich eine der wichtigsten Voraussetzungen. Aber auch, beschäftige mich, wie gesagt, schon sehr lange Zeit und so erst eigentlich peu à peu eigentlich habe ich begriffen, was für eine brutale Diktatur das war. Wenn man jetzt die Sachen vorwiegend sieht durch die Augen der Geheimpolizei, also was das Glück, das ich habe, dass ich das so erforschen kann, dann muss ich sagen, also diese Brutalität und Gewalt war eine Folge davon. Wenn es nicht möglich ist, also zu kommunizieren über die Probleme und Spannungen der Gesellschaft, dann bleibt am Schluss eigentlich nur die Gewaltherrschaft übrig. Vorne. So, pardon. Vielleicht noch eine Anmerkung. Also ich glaube, es gab eine soziologische Studie am Ende, also kurz vor Ende der DDR, über diese Ursachen, woher diese ganzen Neonazis plötzlich auftauchen, die ja auf den Protesten zur Wende massiv aufgetreten sind in Leipzig und so. Und da kam halt raus, dass ein massiver Grund gewesen wäre, dass es so familiär immer weitergegeben wurde. Und zwar über, also der Opa erzählt dann von seinen Heldentaten irgendwie im Osten oder vom vernichtungskriegenden Enkel und die eifern dem halt nach. Und es war auch gleichzeitig halt so die Jugendlichen in so einer Oppositionshaltung gegenüber dem Staat, der gefunden hat, er wäre antifaschistisch, aber gleichzeitig halt irgendwie mega autoritär waren alle. Abweichenden Meinungen sozusagen unterdrückt hat, aber links abweichende Meinungen. Ja. Es war in der Sektion Rechtswissenschaft der Humboldt-Universität Loni Niederländer. Professor Loni Niederländer hat 1988 intern, das ist nicht öffentlich geworden, das ist erst öffentlich geworden, nachdem die DDR zusammengebrochen war. Sie war die Einzige, aber das war 88 und wie gesagt, es war nicht öffentlich und es war die Einzige, es war die Ausnahmen. Wissenschaft ist doch öffentlich. Ich meine, das ist eben der Knackpunkt gewesen, dieses Verständnis von Wissenschaft. Also die, zum Beispiel das Ministerium für Staatssicherheit hat eine eigene Hochschule und die ganzen Diplomarbeiten und Dissertationen sind natürlich alles Top Secret. Also die Archive waren voll mit Top Secret, aber so schlecht waren sie dann auch. Bitte schön. Welche Erfahrung hatten Sie denn mit der Aufgehörigen, der ehemaligen Aufgehörigen? Dass man Ihnen da entgegenkommt, da hatten Sie den Eindruck, dass vieles verschwiegen wird. Die Wahrheit der Schatzschmeiß und Erfahrung mit der Aufgehörigen. Also ich habe, also ich muss schon sagen, ich kann mich wirklich bedanken, ich werde wirklich sehr, sehr gut behandelt. Ich weiß, ich habe Gespräche geführt mit Journalistinnen, Regine Igel zum Beispiel, hat sich immer beklagt, also dass man ihr nicht alles vorlegt und nur Geschwärztes und so weiter. Also ich bin eben so vorgegangen, dass mich erstmal Namen gar nicht interessiert haben. Ich wollte erstmal Grundlagen verstehen mit dem Neonazismus und mit den Personen. Und das ist ja das Heikle. Das kam jetzt erst in den letzten Monaten. Und da ist tatsächlich so, dass eben die sogenannten Interessen von Dritten müssen gewahrt werden. Also, dass man darüber nicht schreiben darf und dann wird es geschwärzt. Aber ich selber habe also, ich bekomme eigentlich alles, was ich brauche und manchmal sogar mehr. Ja. Also ich habe zum Beispiel, hat man mir freundlicherweise, als Historiker ist man ja 100 pro, also angewiesen auf die Archivarinnen und Archivare. Und das ist ein, wenn man klug ist als Historiker, hat man natürlich ein kollegiales Verhältnis, ist auch angenehmer. Und die Ergebnisse sind entsprechend auch. Also es gibt eine Akte, die man mir vorgelegt hat, und da ist der Inhalt war so, dass da, ich glaube, über 12 Jahre hinweg, hat es im Gebäude des Zentralkomitees in Berlin, das war die Führungsorganisation der SED und der DDR, über 12 Jahre sind Hakenkreuze geschmiert worden in diesem Gebäude, im Fahrstuhl und überall und so. Also nicht überall, aber im Fahrstuhl, immer wieder. Und es sind umfangreiche Ermittlungen eingeleitet worden und man hat die Täter oder den Täter nie gefunden. Also solche Sachen bekomme ich dann und da freue ich mich natürlich über solche Einsichten. Ja. Das sind so eher so bildhafte Sachen, aber doch auch bezeichnend irgendwie. Wir haben euch erwähnt, dass Ende der 80er Jahre die Zahlen deutlich gestiegen sind. Wenn man immer noch zurückkommt, gibt es da irgendwelche generationellen Studien, dass irgendwelche Ideen, dass sozusagen eine neue junge Generation heranwächst, die anders im Westen, sag mal, eine Kultur, die bei 68 erlebt wird. Also gibt es irgendwie sozusagen Lebensaltersschichtung? Also es gab in 68 in der DDR, und zwar gab es also wirklich eine heftige Bewegung gegen den Einmarsch der Warschauer Vertragsstaaten in Prag gegen den sogenannten Reformkommunismus. Das gab es. Viele Leute haben dafür mit ihrer Freiheit gezahlt und ihre Karrieren sind zerstört worden und so. Das gab aber eben diese Art von 68, wenn man zum Beispiel in Freiburg es hatte oder in Frankfurt oder Berlin, das gab es natürlich so nicht. Ja. Und das ist sicherlich ein wichtiger gesellschaftspolitischer Unterschied, würde ich schon mal sagen, ohne, das ist unabhängig von mir auch, aber das, was durchgesetzt wurde. Und Ende der 80er Jahre entwickelte sich Also die ganze rechte Bewegung der DDR entwickelt sich dynamisch. Es begann klein sozusagen und in der Tradierung, das hat, glaube ich, Sie hatten es erwähnt, genau, in der Tradierung der alten Kinder-Hitler-Jugend waren oder der SS oder Wehrmacht oder so, das ist nochmal das andere Kapitel, über das ich gar nicht gesprochen habe, dass die Entnazifizierung in der DDR ähnlich wie im Westen im Grunde genommen nicht erfolgt ist. Mehr oder weniger allein, also zum Beispiel nur ein Beispiel zum Beispiel, fast alle Professoren an den Universitäten der DDR waren ehemalige Nazis. Wo hätten sie sonst die Professoren herholen sollen? Es gab keine anderen Professoren. Also, und diese Tradierung, die spielt eine große Rolle. Dass also der Vater oder der Großvater dann das Weib und so weiter, das innerhalb der Familien. Wenn Sie sich vorstellen, in dieser Diktatur, wo es keine kritische Öffentlichkeit gibt, wo die Öffentlichkeit weitgehend instrumentalisiert ist im Sinne der Herrschaft, bleibt den Menschen im Grunde genommen nichts anderes übrig, als innerhalb der Familie sich auszutauschen. Da es aber keine kritische Reflexion all dessen gibt, über was wir sprechen, wie Neonazis und Narzissmus und so weiter, sind eben die ganzen Regressionen entstanden und eben ein verklärtes Bewusstsein war in großen Teilen die Folge davon. Ich habe das am Anfang vorgetragen mit dieser demoskopischen Erhebung des Zentralinstituts, wo ich es nochmal genau verstanden habe, dass es eigentlich nur in den Familien laufen konnte. Und dann, danach, nach diesem ersten Prozess, dann kommt eben dann mit den Hooligans, mit den Skinheads, beginnt der Neonazismus öffentlich zu werden. Man sieht dann plötzlich, der hat eine Glatze und Springerstiefel oder er hat, was weiß ich, man sieht es eben den Hooligans und den Skinheads an. Und das ist der Bruch sozusagen. Da kommt die Bewegung in die Öffentlichkeit und entfaltet Wirkung. Wenn Sie sich vorstellen, also ein Fußballstadion mit 10, 20, 30.000 Zuschauern wird dann plötzlich also antisemitische Chöre gesungen werden oder Neonazi-Sprüche geklopft werden. Das ist natürlich ein Riesenpublikum dann plötzlich. Und es gab jetzt nochmal eine Diskussion, gab es einen Filmbericht mit am 8. Oktober in Kulturzeit Reisat, wo die Frage dann danach auftauchte, wo waren eigentlich diese Rechten dann, als die Demonstrationen losgingen. Und da habe ich jetzt mittlerweile auch Fotos gefunden und auch Texte, wo natürlich klar war, dass diese Neonazis, die in den 70er Jahren als, sagen wir mal, als 20-Jährige aktiv gegen die SED gekämpft haben und gegen die Kommunisten, dass die natürlich dann 10 Jahre später waren die 10 Jahre älter. Und das MFS hatte dann registriert, dass sie da gar nicht mehr aussahen, wie noch als sie 20 waren, also haben sich zum Teil die Haare wachsen lassen, aber ihre Gesinnung war gleich geblieben. Und so gab es, wenn man das betrachtet von der, sagen wir, in den 70er Jahren über 10, 15, 20 Jahre hinweg, dann haben sich da mehrere Jugend Kohorten sozusagen, soziologisch gesprochen, haben sich entwickelt und aufgebaut und haben eine Szene, eine neonazistische Szene praktisch in allen größeren Städten der DDR gebildet. Zum Teil verdeckt, zum Teil offen, aber eben immer, ich habe eben gesagt, ungefähr 100 Gruppen sind bisher belegt und die waren zum Teil bewaffnet, also Sprengstoff und Waffen, und man konnte zum Beispiel bei den Sowjets könnte man Waffen kaufen und solche Sachen. Bitte schön. Ich würde sagen, eigentlich ganz seltsam, also die DDR, also die von sich behauptet, dass sie antifaschistisch ist, dass sie also nicht, dass sie kein Interesse haben, das zu bekämpfen, also oder nicht. Ja. Ach, haben wir uns missverstanden. Sie hat schon gemacht, aber die hätte die Möglichkeit gehabt, noch viel mehr zu bekämpfen. Es gab strukturelle Probleme. Also das MFS, die Geheimpolizei, war gewohnt, den Dingen auf den Grund zu gehen. Das bedeutet, wenn sie einen 16-Jährigen geschnappt haben, der Hakenkreuze geschmiert hat, Dann haben sie geguckt, was hat er für Eltern, was ist sein Vater, Mutter, wo sind die organisiert, was denken die politisch, was macht der Großvater, haben die Verwandten im Westen. Die haben dann geguckt, also wie das soziale Umfeld dieses 16-Jährigen war. Mit dieser Methode kamen sie eine Zeit lang voran, nur in dem Augenblick, wo die Bewegung sich dynamisch entwickelt hat, das heißt, wo es mehr Täter gab, mehr Neonazis gab, kamen die mit dieser Art von Pedanterie, kamen sie nicht mehr weiter. Sie konnten, sie wurden auch Opfer ihrer selbst, also wenn Sie sich das überlegen, dass der Minister für nationale Verteidigung, der Hoffmann, gesagt hat, wir können nichts dagegen unternehmen. Wenn wir jeden Neonazi in der Armee vor Gericht stellen, können wir einpacken. Das glaubt uns kein Mensch mehr, dass wir Antifaschisten sind. Und lieber wollten sie das Bild aufrechterhalten, auch wenn es falsch war, als sich der Realität zu stellen. Aber es liegt auch daran, also es gibt noch einen weiteren wichtigen Aspekt in dieser Frage. Bereits 1933 hatte dieser Antifaschismus, wenn Sie so wollen, verloren. Gut, mit ihm die ganze deutsche Bevölkerung, aber dieser Antifaschismus, der bis 1933 betrieben wurde, war ein Antifaschismus, der eine Nähe suchte zu den Nazis, gar keine Frage, und der in entscheidenden Momenten, in den entscheidenden Monaten des Untergangs der Weimarer Republik darauf gesetzt hat, die Sozialdemokratie als sozialen Imperialist, als Sozialfaschisten zu denunzieren und zu bekämpfen. Und dieser Fehler war einer der wichtigen Fehler, warum der Widerstand sich nicht sammeln und koordinieren konnte. Und man könnte sich vorstellen, dass mit dieser Power, die SPD und KPD damals hatten, es möglich gewesen wäre, eben den Faschismus zu stoppen. Das war aber von der KPD-Seite her nicht möglich. Und diese, wie soll ich sagen, also diese Ambivalenz auch der deutschen Kommunisten gegenüber dem Faschismus und dem Nazismus setzte sich in der DDR fort. Es gab zum Beispiel 1952 gab es ein Treffen, das war gar nicht illegal, gar nicht geheim, meine ich. Da war also die spätere Frau von Honecker dabei, die Margot Feist, und der Honecker selbst auch. Und es wurden in Berlin in einer Kirche wurden geheime, also Verhandlungen geführt, geheim meine ich, es kam nichts nach außen. Man wusste, dass es stattfindet. Und zwar waren die Partner der FDJ und SED, waren Vertreter illegaler Nazi-Organisationen aus Westdeutschland, also ehemalige SS-Offiziere, ehemalige Nazi-Funktionäre aus dem Reichspropagandaministerium, aus der Reichsjugendführung und so weiter, die sich in Deutschland, in Westdeutschland eben halbwegs organisiert hatten. Zwar nicht jetzt auf der ersten Seite, aber doch gab es ein Netzwerk alter Nazis und mit denen hat die SED verhandelt. Genau, das ist die Frage wird immer gestellt. Ja, es geht darum, also die deutschen Interessen gemeinsam zu finden. Wie ist es mit der Oder-Neiße-Grenze, wie ist es mit den Besatzungsmächten, welche Ordnung möchte man denn aufbauen und so weiter. Also wichtige Fragen wurden angegangen. Nur die Frage ist eben, warum die SED mit ehemaligen Nazis und Kriegsverbrechern und Massenmördern sich an einen Tisch gesetzt hat, um über die Zukunft des Deutschlands zu parlieren. Ja? Sehen Sie, dass diese Art von Querfront, so um den Begriff jetzt für heute zu nehmen, der ist eben bis heute gültig und es gibt heute auch wieder Versuche in diese Richtung. Welche Rolle haben Sie in der Wendezeit gespielt in Ihren Nazis oder haben Sie überhaupt eine Rolle gespielt? Ja, genau, das ist eine wichtige Frage, die mir entgangen war bis vor kurzem. Und jetzt aber habe ich, es fiel mir siebenteils ein, wo sind die eigentlich? Ja? Ich hatte sie bis 88 und auf dem Schirm und dann, da kam mir dann diese Demo in Leipzig, diese große Demo, als die Leipziger bei Nacht und Nebel, würde ich fast sagen, ja, also jetzt am Schummerlicht dann keine Gewalt riefen und um den Ring zogen in Leipzig. Und da waren aber keine Transparente zu sehen. Es waren auch keine, es gab keine Rufe oder so. Erst dann Wochen später bei anderen Demonstrationen in Dresden sind dann Neonazis aufgetreten mit Transparenten auch so. Also das erste war dann, die Forderung war ja, wir sind das Volk, dann hieß es dann, wir sind ein Volk. Und in diesem einen Volk war eben das schon drin, dass man eben mit allen Deutschen sozusagen zusammenging. Und dann gibt es eben die Hinweise darauf, in Magdeburg zum Beispiel haben Skinheads bei einer Demonstration zur Kritik an der SED und an allem, was da war, haben sie Leute zusammengeschlagen, die nicht gerufen haben, Deutschland ein Vaterland oder solche Sachen. Oder es gibt Fotos eben auch, wo ein junger Nazi steht dann vor einem Transparent 89 im Herbst und streckt dann den rechten Arm hoch. Also es ist eben, auch in der Literatur ist es so, die gesamte Literatur über Widerstand und Opposition der DDR tauchen die Nazis, kein einziger Nazi auf. Das gibt es nicht. Also die Fachliteratur zur Opposition in der DDR ist praktisch nazifrei. Ja. So ist das entstanden, irgendwie dieses Bild. Also, da waren jetzt also lauter bewegte Bürger irgendwie und so. Ja, also so einfach war das nicht. Es war schon ein Hass da, eine Wut auf diese Gesellschaft und ein Gefühl, das kommt ja auch im Rassismus immer wieder vor, dieses Gefühl, also wir kommen zu kurz, die Ausländer dürfen ins Ausland oder haben Wehr an Devisen und solche Sachen. Die Menschen haben sich unwohl gefühlt, was ich schon verstehen kann. Noch sagen, Sie sagen, das sind alles Neonazis gewesen, diese jungen Leute. Das waren ja doch eigentlich auch eine große Gruppe von Protestlern und die mit den Nazis überhaupt nichts zu tun hatten. Die Jugend, die da sich zusammengefunden hat, in Gruppen, die ja auch sehr positiv sein mussten, so subjekt waren, waren ja doch nicht in der Überzahl. Neonazis. Ich möchte Sie daran erinnern, dass die Bedingungen in der DDR besonders waren. Dass also eine intellektuelle, eine akademische Führung der Neonazis nicht vorhanden war. Wenn sich ein junger Mann. Die Protestler, das waren natürlich auch die Studenten und junge Intellektuelle, die sich da gewehrt haben, die aber bestimmt nicht als Neonazis bezeichnet werden wollen. Das ist eben, ja gut, also darüber kann man streiten, also bezeichnet man sie jetzt als Neonazis, ist jedenfalls so, dass halt dann erinnern Sie sich an 91 Rostock, Lichtenhagen und dann noch Hoyerswerda, da waren ja... Das sind andere als die, und, die zum Beispiel sich in der Kirche zusammenfinden. Ja, klar, natürlich, ja. Ja, sehr verständlich. Eine ganz andere Gruppe und die waren meiner Meinung nach die Gruppe war noch viel größer als die Sie jetzt als Neonazis bezeichnen, oder? Na, die rechte Bewegung war viel, viel stärker als es gab ein paar Intellektuelle und Akademiker, die kenne ich zum Teil persönlich auch in Berlin, Bernd Gerke oder Anne, ich kenne ein paar von diesen Intellektuellen, die für ihren Wunsch nach, also sie haben ja Rosa Luxemburg hervorgerufen, die Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden und solche Sachen und sind dafür in den Knast eingefahren. Also das sind einzelne Akademiker, die als Bürgerrechtler eingefahren sind. Und die Neonazis, von denen ich jetzt spreche, sind ja eben diese Neonazis, die vor allen Dingen eben sich orientiert haben am Nationalsozialismus und eben gnadenlos gegen Ausländer waren. Also, und ich glaube, es ist so, dass eben jeder Neonazi ist ein Antisemit oder Rassist, aber nicht jeder Rassist oder Antisemit ist ein Neonazi. Das ist also das Spektrum. Es ist nur so, dass halt diejenigen Neonazis, die organisiert vorgehen, haben natürlich, wie Prim oder Michael Kühn damals, haben eben die Möglichkeit zu steuern und mit Schriften und Versammlungen und Veranstaltungen ihre Ideologie zu verbreiten. Die stecken ja dahinter. Ich meine, diese ganzen Angriffe auf Ausländer, die wir jetzt beobachten, dahinter stecken doch Leute. Da steckt die NPD, dahinter steckt die AfD und Pegida und Hogesa zum Beispiel. Ich habe hier in Freiburg studiert mit Jürgen Elsässer. Da waren wir auch noch befreundet, das sind wir jetzt natürlich lange nicht mehr. Und Jürgen Elsässer ist zum Beispiel einer, der die Strippen zieht mit seiner Kompakt. Ja? Der macht Geschäfte mit dem allem und er organisiert die rechten Intellektuellen, die rechten Akademiker zu Veranstaltungen und zieht die Fäden. Also, und das war in der DDR nicht möglich. Wie ist der? Jürgen Elsässer, der Chefredakteur von Kompakt. So heißt die Monatszeitschrift. Und dann müssen wir rechte Seiten nehmen. Ja. Das ist ein Querfrontprojekt. Ja, genau, ein Querfrontprojekt. Das ist ein Querfrontprojekt, die wollen sie Linke und Rechte zusammenbringen. Gegen das Finanzkapital, gegen Linken, gegen Amerika. Das ist eine Feindbildung, wo so eine aggressive Linke hat und wo die Neonazis sozusagen teilen. Der war früher mal ein Linker, dieser Elsässer, als Anfang der 90er. Und was für ein Linker? Neues Deutschland, konkret, hat für alle geschrieben. Ne? Frage ist, warum das nie aufgefallen ist. Also, keine Ahnung. Hätte man doch echt mal merken müssen. Also bei uns im Friedenkastenland haben wir immer so Flugblätter von, wo wir heißen die? Das ist auch so eine ganz seltsame Geschichte. Identitäre oder Reichsbürger. Die Hetze von wegen Kapital oder so. Das hat die NSDAP auch gegeben. Die hat die NSDAP zwischen Raffenden und Schaffenden Kapital. Das ist alles drin. Und die Zuspitzung, jetzt die Neonazis jetzt führen, geht ja auf die soziale Ordnung und den sozialen Kampf. Das wollen sie verändern. Die Kommunisten haben die Sozialdemokraten bekämpft. Ja. Also, und was war das Argument? Warum haben die KPD gemeint, dass die SPD mit den Nazis gemeinsam Sachen haben? Ja, das haben sie gar nicht gedacht, sondern es war halt so, dass die KPD war mit Ernst Hellmann und seit Mitte der 20er Jahre ein Anhängsel der KPdSU und zwar beziehungsweise des Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale. Und nicht nur die KPD, alle Parteien der Welt wurden aus Moskau gesteuert und die KPdSU war der Meinung, dass die Sozialdemokratie in Deutschland wäre der größere Feind als die NSDAP. Der größere Feind als die NSDAP wäre. Das führte dann dazu, dass also der BVG-Streik zum Beispiel wurde gemeinsam geführt mit der revolutionären Gewerkschaftsopposition und den NS-Betriebszellen. Oder es gab Redneraustausch. Ulbricht ging zur NSDAP und Goebbels ging zur KPD. Und der Scheringer-Kurs. Und es gab eine rechte Entwicklung innerhalb der KPD hin zu einer nationalistischen, völkischen Betrachtung der Dinge. Und diese Entwicklung führte ja schließlich zum Hitler-Stalin-Pakt. Und das war natürlich für viele Genossinnen und Genossen, zum Beispiel aus Stuttgart weiß man das, war damals natürlich ein Problem. Ja. Sie waren verboten, sie waren unter Druck durch die Nazis und die hätten jetzt irgendwie mit den Nazis gemeinsame Sache machen sollen eigentlich. Ja. Und das konnten sie aber nicht aus Überzeugung. Und so zersplitterte natürlich auch der antifaschistische Widerstand bis die Sowjetunion überfallen wurde 1939. Zuletzt der Bund. Ich wollte noch mal eine Frage an die Historiker stellen. Ich würde sagen, die Quellen, die Sie da besuchen, ist wirklich eine wichtige Arbeit, aber da treten Sie ja am Ende nur sehr punktuell die raus, die Staatsmacht eben sozusagen zugelassen hat, dass man da was rausfinden kann. Also eigentlich müssten noch andere Dinge, andere Quellen als auch wie zum Beispiel Zeitzeugen, die ja noch leben. Es wäre in irgendeiner Form möglich, zum Beispiel die Opfer von solchen Pogromen zu befragen oder sowas. Oder in irgendeiner Form anders an diese Struktur um zu kommen. Es ist halt. Also ich bin der einzige Wissenschaftler, der sich mit der Thematik beschäftigt und da ich habe jetzt macht das Ganze alleine, ja, und dann, ich bin es froh, ich also seit zwei, drei Monaten bin ich jetzt mit investigativen Journalisten zusammen und also der vom MDR, Tom Fugmann, und der wird jetzt recherchiert, zum Beispiel in Kuba, ja. Er hat jetzt herausgefunden über einen Dolmetscher, der beteiligt war bei dieser Sache in Merseburg mit den beiden, mit Delphin und Andres. Hat er ein Buch geschrieben, und das war auch der Grund, weshalb ich da drauf gekommen bin, dass es Tote gegeben hat, weil er hat in seinen Memoiren vor ein paar Jahren hat er eben auch die beiden Toten erwähnt. Er hatte keinen Namen, er hatte keinen Ort, kein Jahr, kein gar nichts. Er hatte nur, er wusste, da waren Tote. Und dieser ehemalige Dolmetscher hat jetzt Tom Fugmann, dem Journalisten vom MDR, eben mitgeteilt, dass die Familienangehörigen der beiden kubanischen Getöteten jetzt da sind, und die werden wohl jetzt befragt werden. Ansonsten, bei dieser Sendung am 8. September ist ein Zeuge aus Halle aufgetreten, aus Merseburg, der die Sache beobachtet hat und der ausgepackt hat. Er ist der Erste, der ausgepackt hat. Ansonsten gibt es eine Mauer des Schweigens. Das muss man sich vorstellen, eine Mafia. Ja? Also es wird einfach nicht darüber geschrieben, und also die linken Publikationen wie das Neue Deutschland, Junge Welt oder wie sie auch heißen, die haben noch nie irgendeinen Satz dazu geschrieben. Anfang des Jahres 2015 gab es eine Veranstaltung in Berlin, da wurde zum Thema Vertragsarbeiter wurde dann, glaube ich, zwei Tage lang, am Schluss kam Gysi, und wurde zwei Tage lang geschildert, wie toll das Leben für die Kubaner und die Mosambikaner DDR gewesen war, und kein einziges Wort zu den Auseinandersetzungen. Verschwiegen. Ja, aber dass es heute immer noch verschwiegen wird, finde ich irgendwie jetzt irgendwie. Dafür sind Sie ja nicht. Ja, ja, gut. Man könnte auch dazu schon sagen, das ist ja ein schlimmes Thema gerade, aber man könnte auch da versuchen, was rauszufinden. Ich meine, der letzte Schritt war so in den 80er Jahren schon. Gott, nö. Ja, Marsch, aber es ist also so gut wie unmöglich. Ja, 30 Jahre, aber dann, und danach geht es erst richtig los. Nein. Also ich habe das umgedreht. Ich habe mir dann gesagt, okay, also wenn das so gut läuft, dann gucke ich mal irgendwie mit den Augen sozusagen der Staatssicherheit auf die westdeutsche Neonazi-Szene. Das war möglich. Und da war ganz merkwürdig, also nach dem Bombenattentat in München 1980, im Oktoberfest, ja, mit diesem, das war das größte Neonazi-Angriff nach 1945 mit den vielen Toten, ja. Da gab es am nächsten Tag, wurde an der Grenze zu Österreich, wurde ein Auto gestoppt, in dem saßen, glaube ich, vier oder fünf Männer, Neonazis, und die wurden festgenommen und am nächsten Tag wieder laufen gelassen, denn das MFS hat es erfahren, vier von den fünf waren Mitglieder deutscher, westdeutscher Geheimdienste. Und da bin ich jetzt noch weiter am gucken. Es ist halt so ein komplexer Prozess, das alles aufzudecken. Ja, das ist, aber es geht voran. Danke.